deutsches Land, ach, Ehre wir, für alles hin, erkennen wir. Die roten Wunden bricht sie entweit, denn avanciert nach uns die große Zeit. Die roten Wunden bricht sie entweit,